Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Diesmal nicht live auf meinem Spotify-Account, sondern einfach mal hier und ach, naja, Leute, die sich meine. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, oh Mann, ich bin so durch den Wind. Die sich meine Podcasts anhören, wissen, dass ich immer gehen muss. Und ja, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Gucken, habe ich die hell genug gestellt? 22:17 Uhr. Ja, es geht. Sorry. Es geht schnurstracks auf Weihnachten zu und erstens mal wurmt es mich, dass ich meine Badelatschen bei Benefit habe stehen lassen. Also, vor ein paar Tagen war es mein Sport-T-Shirt und ich nehme ja immer zwei Spinde. Also erstmal den normalen, wo ich mich umziehe und nach dem Sport tue ich die dreckigen Sachen in einen Spind da drunter. Und damit halt meine Klamotten nicht nach Schweiß stinken. Und da habe ich letztens ein schwarzes Muskelshirt liegen lassen. Lag sogar noch drin. Das lag sogar noch drin. Und ja, morgen mal gucken, ob einer meine Badelatschen. Wir haben da in der Männerumkleidekabine, ich denke aber auch mal bei den Frauen, so einen ollen Wäschekorb. Da werden Sachen reingeworfen, die die Leute haben liegen lassen. Und ich hoffe, dass da morgen meine Badelatschen drin sind. Ja. Aber es ist schon immer kurios. Kurios. Immer wenn ich einen Livestream mache, dann fange ich an zu gehen und ja, normalerweise schneide ich das mittlerweile auf meinem Podcast bei Spotify Oldenburg, deine Stadt raus, aber ab und zu ist es mir auch egal, also ich weiß es nicht. Es soll morgen, ich komme ein bisschen näher ans Mikrofon. Es soll laut Wetterbericht morgen in Oldenburg schneien. Also so 40%. Und also ich musste heute schon mit dem Fahrrad aufpassen, wo ich Mäuschen nach Hause gebracht habe. Das war so glatt. Also eigentlich kein Fahrradwetter. Und dann das ganze Laub und so. Also da muss man wirklich aufpassen. Und muss morgen erstmal zum Paketshop Hermes zwei Sachen zurückschicken und ja, ich muss gucken. Also ich schlafe ja so schlecht im Moment und ich träume auch nur Eckenrotz und aber heute habe ich wieder drauf hier. Ich muss erst mal gucken, dass ich heute mal durchschlafe. Meine Tracking-Uhr hat mir angezeigt, ich bin diese Nacht sechsmal aufgewacht. Sechsmal. Das Problem ist, ja, ich sage immer, ich bin am Schlafwandeln. Und ja, dann fresse ich den halben Kühlschrank leer. Deshalb muss ich immer aufpassen, dass da nicht so viel drin ist. Weil sonst mache ich nämlich alle Pakete auf und dann noch ein Liter Milch eiskalt und da muss ich wirklich aufpassen. Ich bekomme es zwar mit, dass ich aufstehe, also, aber irgendwie ist das dann doch alles so im Halbschlaf und ja, und meine Tracking-Uhr zeigt mir halt an, wie tief ich geschlafen habe, wie gut, in den REM-Schlaf, den leichten Schlaf, den anderen und halt wie oft ich aufgewacht bin. Das war diese Nacht sechsmal. Es war. Ach, ja. Und ja, deshalb bin ich morgens früh auch immer wie gerädert. Und ja, morgen ist Freitag. Ich habe mal gerade die Öffnungszeiten von Benefit mir auf der App angeguckt über Weihnachten und Silvester. Da machen die zu. Weihnachten ist zu und Silvester auch. Ne? Und ich war ja früher bei McFit. Die hat das nicht gestört. Ne? Die haben also wirklich 365 Tage im Jahr auf gehabt oder immer noch auf. Aber Benefit stört das nicht. Ne? Ja gut, ich bräuchte doch. Meine Sonnenbank. Man hat ja 30 Minuten Sonnenbank frei in der Woche. Je nachdem, welchen Vertrag man da hat, die kann man dann halt, ja, 10 Minuten am Tag, habe ich aber schon mal gesagt, oder 20 Minuten. Oh, oder halt die 30 Minuten, aber du hast in der Woche halt eine halbe Stunde, kannst die Zeit aber nicht ansparen. Ne? Und die Flat lohnt sich schon, also wenn man, also ich gehe einmal die Woche für 15, für 30 Minuten, was habe ich gerade gesagt, 30 Minuten, ne? 30 Minuten. Und die kostet normalerweise 15 Euro. 15 Euro. Und ich habe noch halt einen alten Vertrag. Und da habe ich halt 30 Minuten die Woche. Und die versuche ich auch, ja, so gut es geht, halt einzulösen. Ich habe jetzt keine mehr für diese Woche. Aber ich möchte morgen unter die, nicht unter die, in die Sauna gehen. Ich habe Honig-Eukalyptus da, einen ganz geilen, dezenten Honiggeruch mit halt Eukalyptus. Geruch und Geruch, ja. Ja, erstmal gucken. Ich hoffe, das schneit morgen nicht. Ja, wenn ich mich mit dem Fahrrad morgen hinlegen sollte, das wäre der Super-GAU. Also, obwohl ich bin schon so oft gestürzt, ich habe mir noch nie was gebrochen. Ne? Also, noch nie. Und naja, es kommt man ja in das Alter, wo die Knochen morsch werden. Und morsch, morsch. Ruht morsch, ne? Morsch werden. Und ich sag, das wäre der Super-GAU, wenn ich mir den Arm brechen würde oder den Finger oder irgendwas anderes. Aber heute bin ich wieder sehr gut drauf hier. Sorry. Das Sandmännchen. Ja. Deshalb jetzt ein bisschen Bubu machen, versuchen abzuschalten. Also bei mir. Die schwerste Zeit nicht, aber sag, ich feiere ja eh. Schon seit Jahren keinen Geburtstag und auch kein Weihnachten. Ja, Silvester bin ich meistens mit einem Kollegen dabei und seiner Tochter, aber so, ich weiß nicht, irgendwie. Ja gut, aus dem Alltag raus will ich jetzt nicht sagen. So. Also wenn ich jetzt auf eine geile Silvesterparty eingeladen würde ich da schon hingehen, aber ich fühle mich so unter Leuten, ich fühle mich unter Leuten nicht wohl. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das war immer schon so. Ich bin irgendwie, ja, mein Leben lang schon ein Einzelgänger gewesen. Und klar, wenn ich eine Beziehung hätte, kann ich mich da sofort drauf einstellen. Ne? Aber ja, so langsam kommt man in ein Alter oder ich, wo man vielleicht doch eine Beziehung haben möchte nochmal. Aber wie gesagt, ich habe, na Quatsch, ich, nein, nicht wie gesagt, ich habe Angst, ja, ich möchte, habe ich aber auch schon öfters gesagt, ich möchte keinem mehr wehtun, ich möchte nicht, dass man mir wehtut und deshalb habe ich es halt die letzten Jahre vermieden. Irgendwas versuchen, Neues aufzubauen und Ich habe so viel Scheiße erlebt, ich habe auch viel Gutes erlebt und ich werde alles nochmal genauso machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Aber deshalb, ich bin ja gern unter Menschen, will ich jetzt nicht sagen. Also beim Sport schon, ne? Also beim Sport, dann suche ich mir mein Eckchen aus, wo ich meine Übungen machen kann und so. Und schau mal hier oder riskier mal hier einen Blick und da mal einen Blick. Und ja, mein Sport ist eigentlich so meine sozialen Kontakte, wenn ich das so nennen darf. So, und mein Mäuschen, ne? Auf jeden Fall. Ellie first, ne? Ellie, also der Sheltie, der steht über allem. Also da lasse ich auch alles stehen und liegen. Wenn da Not am Mann ist, dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und dann bin ich ja sofort da, wenn man mich braucht. Und ja, ja, mein Sport ist so mein sozialer Kontakt. Und da bin ich auch dann ziemlich lange. So, wenn ich jetzt morgen, sagen wir mal, ja, ich guck, dass ich um 10 Uhr da bin, also dass ich hier so um 9, Fahrrad nach 9 losfahre, muss ja noch ein paar Sachen zum Paketshop bringen. Und dann bin ich auch meistens dann bis um 3 Uhr, 4 Uhr da. Da kann man aber jetzt 1,5 Stunden oder 2 Stunden Sauna mit dazu rechnen. Ne? Dann nicke ich ab und zu in Ruhe, auch im Ruheraum auch mal weg und so, aber dann bin ich dann so ja, 3:30, 4 erst wieder hier. Hey, das reimt sich sogar. 3:30, 4 wieder hier und dann war es das. Ne? Und dann fühle ich mich auch wohl und sorry, muss doch einmal gehen. Ja, und dann schöne Musik auf die Ohren legen und ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ist aber auch nicht so wichtig, weil ich mache jetzt eh Bubu. Und ja, meistens nehme ich das ja hier, wenn ich hier mal einen Livestream gemacht habe, tue mir das dann später rausladen und dann auf Spotify hochladen, Oldenburg, deine Stadt. Und ich glaube, das werde ich gleich auch noch machen, dann, bevor ich das wieder vergesse. So, wünsche euch allen noch einen angenehmen Abend und bleibt mir gewogen und ich lade das jetzt auf Spotify hoch. Ich hoffe, ich kriege das übers Handy gebacken. Ich mache das meistens direkt übers Handy, damit ich mir da am PC keinen wegfrickeln muss. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Ach ja, genau, es fehlt noch. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Gute Nacht, ciao.